Kapitel 5, Übung A6. Hören Sie und notieren Sie die genaue Uhrzeit. Wann kommst du? Ich komme 5:10 Uhr. Wann fängt das Konzert an? Es fängt 20:15 Uhr an. Wie spät ist es? Es ist 3:15 Uhr. Wann landet das Flugzeug? Es landet 17:45 Uhr. Wann öffnet das Museum? Das Museum öffnet 10:00 Uhr. Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt 3:45 Uhr. Wann fährt dein Bus? Der Bus fährt 10 Minuten nach 4:30 Uhr. Wann können wir uns treffen? Morgen früh, 8:30 Uhr. Wann kommt der Zug aus Berlin an? Der Zug aus Berlin kommt 11:30 Uhr in Leipzig an.